Vision, wahnsinnige Zeichen der Realität entrückt. Handelt sich ferner von jedem Glauben. Du weißt es nicht, was du im Augenblick tust. Gewalt gehört für dich zum Leben dazu. Du empfindest keine Reue, du hast kein Gewissen. Die Augen geschlossen, kämpfst du verbissen. Paranoid, so kennt man dich. Vom Wahnsinn gezeichnet, so kennt man dich. Voll dumpfer Gewalt, so kennt man dich. Ohne Sinn und Verstand, so kennt man dich. Paranoid, so kennt man dich. Vom Wahnsinn gezeichnet, so kennt man dich. Voll dumpfer Gewalt, so kennt man dich. Ohne Sinn und Verstand, so kennt man dich. Die Wirklichkeit, die zählt für dich nicht. Und Freunde, die kennst du nicht. Für dich gibt's nur Hass, Gewalt und Wut. Deinen Angriff gegen Fremde, du findest du gut. Voll brutaler Gewalt schlägst du auf die ein. Nach deiner Meinung dürfen sie nicht sein. Alles Fremde erzeugt panische Angst. Du kämpfst alles, was anders ist, wo du nur kannst. Paranoid, so kennt man dich. Vom Wahnsinn gezeichnet, so kennt man dich. Voll dumpfer Gewalt, so kennt man dich. Ohne Sinn und Verstand, so kennt man dich. Paranoid, so kennt man dich. Vom Wahnsinn gezeichnet, so kennt man dich. Voll dumpfer Gewalt, so kennt man dich. Ohne Sinn und Verstand, so kennt man dich. Voll dumpfer Gewalt, so kennt man dich. Ohne Sinn und Verstand, so kennt man dich.